Dunja blieb unentschlossen stehen und sah Svidrigailow mit einem durchdringenden Blick an. »Was fürchten Sie denn?« bemerkte er ruhig. »Eine Stadt ist kein Gutshof. Dort haben Sie mir mehr Schaden zugefügt als ich Ihnen. Hier aber...« »Ist Sofia Semjonowna benachrichtigt?« »Nein, ich habe ihr kein Wort darüber gesagt und bin auch nicht ganz sicher, ob sie jetzt zu Hause ist. Wahrscheinlich aber ist sie zu Hause. Sie hat heute ihre Stiefmutter beerdigt. Das ist kein Tag, an dem man Besuche macht. Vorläufig will ich mit niemandem über diese Sache reden. Und zum Teil bereue ich sogar, dass ich Ihnen davon etwas gesagt habe. Die geringste Unvorsichtigkeit kommt in diesem Falle einer Denunzierung gleich. Ich wohne hier in diesem Hause. Da sind wir schon. Das ist der Hausmeister. Er kennt mich sehr gut. Sehen Sie, er grüßt mich schon. Er sieht, dass ich mit einer Dame komme und hat sich gewiss schon ihr Gesicht gemerkt. Das kann Ihnen ja nur lieb sein, falls Sie sich fürchten und mir misstrauen. Entschuldigen Sie, dass ich so derb rede. Ich wohne hier zur Untermiete. Sofia Semjonowna wohnt Wand an Wand neben mir, ebenfalls zur Untermiete. Die ganze Etage ist bewohnt. Warum fürchten Sie sich denn wie ein kleines Kind? Oder bin ich so furchterregend?« Svidrigailows Gesicht verzog sich zu einem nachsichtigen Lächeln, aber es war ihm nicht nach Lächeln zumute. Sein Herz pochte in der Brust und beengte ihm den Atem. Er sprach absichtlich lauter, um seine steigende Erregung zu verbergen. Dunja aber war diese besondere Erregung noch gar nicht aufgefallen. Sie war zu sehr durch seine Bemerkung aufgebracht, dass sie sich vor ihm fürchte wie ein Kind und dass er ihr so furchterregend erscheine. »Obwohl ich weiß, dass Sie ein Mensch ohne Ehrgefühl sind, fürchte ich mich nicht vor Ihnen. Gehen Sie voran«, sagte sie scheinbar ruhig, aber mit bleichem Gesicht. Svidrigailow blieb vor Sonjas Wohnungstür stehen. »Erlauben Sie mir, mich zu erkundigen, ob sie zu Hause ist.« »Sie ist nicht da. Welches Pech. Aber ich weiß, dass sie sehr bald zurückkehren wird. Wenn sie ausgegangen ist, so ist sie höchstens wegen der Waisen zu einer Dame gegangen. Sie haben die Mutter verloren. Ich habe mich hier eingemischt und gewisse Anordnungen getroffen. Wenn Sofia Semjonowna nach 10 Minuten nicht zurückkehren sollte, so werde ich sie zu Ihnen schicken, wenn Sie es wünschen, heute noch. Und nun, das hier ist meine Wohnung. Das sind meine 2 Zimmer. Hinter dieser Tür wohnt meine Wirtin, Frau Rösslich. Jetzt blicken Sie bitte hierher. Ich will Ihnen meine wichtigsten Beweise zeigen. Aus meinem Schlafzimmer führt diese Tür in 2 vollkommen leere Zimmer, die zu vermieten sind. Das sind sie. Das hier müssen Sie etwas aufmerksamer betrachten.«